Avantur, Zerstörung, Chaos, Schmutz und Habgier. We'll be right back. Ja, wenn er spielt, boah. Weil ich irgendwie komm schon irgendwelche Scheiße zu hören, die vor 2,5 Jahren beschlossen haben, sich auf den Superior letztes zu setzen und jetzt live zu werden, ist das wahrscheinlich der, was ich von den Leuten habe. Ja, aber nicht. Einfach nicht raus sein. Entschuldigung für die späte Störung, aber ich wollte bloß mitteilen. Ich muss meine Hormone brauchen. Yeah, yeah. Ich muss meine Hormone brauchen. Yeah, yeah. Thank you. Götter. Und Monster. I'm You ain't shit, motherfucker, so it's fucking life. We'll be right back.